Erste Ehre für einen dummen Menschen ist falsch. Es ist wie Schnee im Sommer. Es ist wie Regen bei der Ernte. Zweiter, ein Sperling fliegt weg. Eine Schwalbe fliegt weg. Ein Fluch ohne Grund trifft nicht ein. Dritter, ein Pferd braucht eine Peitsche. Ein Esel braucht einen Zaum. Ein dummer Mensch braucht einen Stock für seinen Rücken. Vierter, antworte einem dummen Menschen nicht dumm. Sonst wirst du wie er. Fünfter, antworte einem dummen Menschen dumm. Dann denkt er nicht, dass er klug ist. Sechster, wer einen dummen Menschen schickt, um etwas zu tun, schadet sich selbst. Er bekommt Ärger. Siebter, ein lahmer Mensch kann seine Beine nicht gut bewegen. So ist ein kluger Spruch im Mund eines dummen Menschen. Es passt nicht. Achter, einen Stein an eine Schleuder binden ist gefährlich. So ist es gefährlich, einem dummen Menschen Ehre zu geben. Neunter, ein Dornzweig in der Hand eines Betrunkenen ist gefährlich. So ist ein kluger Spruch im Mund eines dummen Menschen. Es ist nutzlos. Zehnter, ein Schütze kann viele Menschen verletzen. So ist es, wenn man einen dummen Menschen anstellt. Oder wenn man Fremde anstellt. Das ist gefährlich. Elfter, ein Hund frisst sein eigenes Erbrochenes wieder. So ist ein dummer Mensch. Er wiederholt seine Dummheit. Zwölfter, ein Mann denkt, er ist sehr klug. Für einen dummen Menschen gibt es mehr Hoffnung als für ihn. Dreizehnter, der faule Mensch sagt, ein Löwe ist auf dem Weg. Ein Löwe ist auf der Straße. Vierzehnter, eine Tür dreht sich auf ihren Angeln. So dreht sich der faule Mensch in seinem Bett. Fünfzehnter, der faule Mensch steckt seine Hand in die Schüssel. Es ist ihm zu schwer, sie zum Mund zu bringen. Sechzehnter, ein fauler Mensch denkt, er ist klüger. Er ist klüger als 7 kluge Menschen. Siebzehnter, es ist dumm, einen fremden Hund an den Ohren zu packen. So ist es dumm, sich in fremden Streit einzumischen. Achtzehnter, ein verrückter Mensch wirft Feuerpfeile. Er wirft gefährliche Waffen. Neunzehnter, so ist ein Mann, der seinen Nachbarn betrügt. Dann sagt er, ich mache nur Spaß. Zwanzigster, ohne Holz geht das Feuer aus. Ohne Klatsch hört der Streit auf. 21. Kohlen machen Glut. Holz macht Feuer. Ein streitsüchtiger Mann macht Streit schlimmer. 22. Die Worte eines Klatschers sind süß. Sie gehen tief in den Menschen hinein. 23. Eine Scherbe mit schlechtem Silber ist nicht echt. So sind falsche Küsse und ein böses Herz. 24. Ein Mensch, der hasst, tut so, als ob er freundlich ist. Aber in seinem Herzen ist Betrug. 25. Wenn er sehr freundlich spricht, glaube ihm nicht. Er hat viel Böses in seinem Herzen. 26. Der Hass kann sich verstecken. Aber seine Bosheit wird öffentlich bekannt. 27. Wer eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Wer einen Stein hochrollt, auf den rollt er zurück. 28. Eine falsche Zunge hasst die Menschen, die sie verletzt. Ein schmeichelnder Mund bringt Menschen zu Fall.